Das ARD-Radio-Feature. Hören, was dahinter steckt. Die Illegalen. Ein Feature über Deutschlands stille Sklaven. Von Jens Schellhass. I can't go anywhere, because I don't have papers. Das gehört dazu. Also Angst vor Zollbeamten und auch Angst vor Polizisten. And I am underpaid, but I don't care. I took it like that because I know that the law don't permit me. Wenn ich mich beschwere, dann ich verliere. Dann habe ich keine Arbeit. Also dann 5 Euro die Stunde oder 7 Euro die Stunde in der Tasche, lieber als null. I don't understand. Before I can be permitted to work in Germany, I have to marry a German woman or have a baby in Germany. How do you see that? Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen. Artikel 1 aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1948. Ich suche Menschen, die sich papierlos in Deutschland aufhalten, aber sie haben Angst. Sie sind gekommen, um in Sicherheit zu existieren, zu arbeiten und zu leben. Tatsächlich droht mit jedem Schritt ihr unerlaubter Aufenthalt aufzufliegen. Und dann? Abschiebung, wahrscheinlich. Für viele Betroffene ist in diesem Zusammenhang schwer zu verstehen, dass es im Wesentlichen nur zwei Möglichkeiten geben soll, bleiben zu dürfen. Die Ehe mit einer deutschen Frau oder ein gemeinsames Kind. We came here to work, we did not come here to sleep. We came here to work. And while working, it will also help the country. For example, if I'm earning 2,000 euros, I have to pay my tax. The government have to benefit from it. Definitely. But they don't want us to stay. Der Mann kommt zum Arbeiten, nicht zum Schlafen, sagt er. Und für seine Arbeit wird er Steuern zahlen. Also profitiert auch die Regierung. Aber der Staat will ihn nicht. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, im Internet. Berücksichtigt wird grundsätzlich nur staatliche Verfolgung, also Verfolgung, die vom Staat ausgeht. Notsituationen wie Armut, Bürgerkriege, Naturkatastrophen oder Perspektivlosigkeit sind damit als Gründe für eine Asylgewährung ausgeschlossen. Hunger im Prinzip zählt nicht als Anerkennungsgrund als Flüchtling in Deutschland. Das ist so, ja. Bettina Scharlmann, Leiterin der Bremer Ausländerbehörde. Wer sagt, Armut ist kein Fluchtgrund, der kann sich, glaube ich, nicht vorstellen, was Armut bedeutet und Hunger. Und was es bedeutet, seine Kinder nicht mehr ernähren zu können und seine Familie sterben zu sehen. Doreen Seefeld, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin bei Refugio, einem therapeutischen Behandlungszentrum für Flüchtlinge und Folterüberlebende in Bremen. Die Menschenrechte, Artikel 25. Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen. Gut, dann werden wir uns jetzt zum Bauvorhaben 3 bewegen. Wir fahren letztendlich vor bis zur Baustelle und dann prüfen wir wie gehabt. Also, Aufbruch. Guten Tag. Wir kommen vom Hauptschul am Bremen. Ich hätte gerne einmal den Ausweis gesehen. Steine, Fundamente, Sandberge, Kräne, Beton, Baugerüste. Bauarbeiter. Irgendwo. Hier werden keine Namen genannt. Keine Orte. Das habe ich versprochen. Die einen haben Angst, entdeckt zu werden. Die anderen fürchten Racheaktionen. Inspektion der Finanzkontrolle Schwarzarbeit durch das Hauptzollamt Bremen. Was Sie hier letztendlich sehen, dass wir Arbeitnehmer antreffen beim Arbeiten, die dann jetzt von uns aufgenommen werden. Ja. Wer ist er jetzt? Er ist der Neue. Ja. Er ist heute zu kommen. Ich muss ihm gucken, ob kann man arbeiten oder nicht. Ja, ich habe ihm gesagt, es hat er gekommen um 8 Uhr. Ja, aber ich brauche noch einen Pass. Er muss sich irgendwie ausweisen. Passus. Da muss Passus. Der Zimmer kann nicht kommen. Wo ist er jetzt hin? Ja, wo ist ein Pass. Okay. Kleinen Moment bitte. Okay. Momente der Angst. Wer jetzt nicht hier sein darf, wird gehen müssen. Wiederkehr erstmal ausgeschlossen. BAMF. Tritt für eine Person ein Einreise- und Aufenthaltsverbot in Kraft, so wird dieses im bundesweiten polizeilichen Informationssystem INPOL und im Ausländerzentralregister eingetragen. Bei einer Einreisekontrolle kann dies festgestellt und die Einreise verweigert werden. Mit der Eintragung in INPOL kann die Person bei einem illegalen Aufenthalt im Bundesgebiet sogar festgenommen werden. Also wir dürfen nicht vergessen, und das tun wir auch nicht, die Arbeitnehmer auf der Baustelle sind immer nur das letzte Glied der Kette. Die wirklich Interessanten sind natürlich diejenigen, die wirklich Nutzen daraus ziehen, sprich diese Menschen in aller Regel ja oftmals gnadenlos ausbeuten. Und das ist natürlich Stoßrichtung. Wir ziehen ja lieber einen Arbeitgeber aus dem Verkehr, der 100 Arbeitnehmer illegal beschäftigt, als einen Arbeitnehmer. Und der Ansatz ist eben erstmal zum Beispiel auf der Baustelle bei dem einzelnen Arbeitnehmer. Der Einstieg, um die großen, dicken Fische zu fangen, beginnt also bei den kleinen Fischen. Und gehen sie ins Netz, müssen sie gehen. In die Heimat, dorthin, wo sie aufgewachsen sind. Versiegt wären damit nicht nur die eigene Einnahmequelle, sondern meist auch die einer ganzen Familie. Und manchmal leiden sogar komplette Volkswirtschaften darunter. Es gibt afrikanische Länder, wo das der größte Einzelposten ist im Staatshaushalt. Die Gesellschaften könnten gar nicht überleben ohne diese Rücküberweisung. Olaf Bernau vom gewerkschaftsnahen Verein Antidiskriminierung in der Arbeitswelt. Meine Bemühungen, mit Papierlosen zu sprechen, scheitern, monatelang. Beratungsstellen versuchen, Kontakte zu vermitteln. Viele Versprechungen laufen ins Leere. Nichts. Fensterputzer, Tellerwäscher, Paketboten, Gastronomen, keiner will was wissen. Die letzte Antwort ist immer Angst. BAMF. Für Asylsuchende, die nach einer negativen Entscheidung im Asylverfahren nicht freiwillig ausreisen, sondern abgeschoben werden müssen, tritt ein gesetzliches Einreise- und Aufenthaltsverbot in Kraft. Die Frist, die mit der Abschiebung beginnt, darf 5 Jahre nicht überschreiten. Verbannung. Schließlich gilt der illegale Aufenthalt in Deutschland als Straftat. Ja, wir kontrollieren hier noch. Wir melden uns, wenn wir soweit sind. Okay. Gut, also heute ist er den ersten Tag ja, hier. Ja. Und das ist also was als Bauhelfer im Trockenbau? Oder was soll er machen? Ich kann nicht heute. Wie soll ich euch sagen jetzt? Ja, er stellen soll Sie mich in meine Position. Nein. Was soll ich euch antworten? Solange, dass ich nicht welche ihn sehe. Welche Arbeiten verrichtet er denn? Trockenbauer. Ja, das ist ein Klassiker, den wir öfter hören. Wobei auch das heutzutage eigentlich so nicht mehr geht. Weil gerade auch im Bau besteht ja eine Sofortmeldepflicht. Das heißt, der Arbeitgeber hätte den Arbeitnehmer vor Antritt auf die Baustelle zumindest anmelden müssen mit einer Sofortmeldung. Aber auch wenn er hier nur im Anführungsstrich, wenn Sie erstmal gucken wollen, wie er arbeitet, er muss zur Sofortmeldung gemeldet werden. Ich mache, ja? Ich mache. Ja, das ist ab, erst, ab dem ersten Tag ist er meldepflichtig. Gesagt, okay. Bevor haben sie gekommen, ja. Er und die anderen, die haben heute gekommen. Er weiß auch. Er ist unsere Polier. Okay. Das sind heute den ersten Tag. Die war Donnerstag. Er ist meldepflichtig, ja. Er ist sofort meldepflichtig. Das ist ja. Bekannt, ne? Das ist ja eine Sache von Herrn. Er kopiert gleich. Okay. Ich wollte es nur noch mal angemerkt haben. Ja, wir überprüfen das natürlich. Nochmal, wir müssen uns in der Tat, in der Realität, ziemlich viel Unsinn anhören, ja. Der Mann, der hier in die Zange des Zolls geraten ist, steht regungslos, den Kopf gesenkt. Weißer Arbeitsanzug, Jacke, Hose, Käppi. Um die 50. Die Schuhe, Stahlkappe. Das Leder, rissig, alt. Farbkleckse. Manchmal ein verstörter Blick in die Gesichter der Beteiligten. Immer dann, wenn er was sagen soll. Seinem Chef, dem Polier, den Damen und Herren vom Zoll. Wovon lebt er? Wenn er nicht arbeitet und keine Leistung kriegt, wovon er lebt? Können Sie mich das mal fragen? Ich habe meine Familie, meine Frau, meine Tochter. Von Familien, von Frau, von Kindern. Mhm. Ja. Vorstellbar, dass so ein Mensch aussieht, der Angst hat und gleichzeitig auf alles gefasst ist. So sieht vielleicht ein Mensch aus, der vor Gericht steht und seine Zukunft düster sieht. Die Menschenrechte, Artikel 23. Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt durch andere soziale Schutzmaßnahmen. Von daher ist es also so, wenn jemand sagt, mir geht es wirtschaftlich in meinem Heimatland schlecht, ich leide Hunger, ich finde keine Arbeit, dann wird das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge voraussichtlich diesen Antrag ablehnen, dass jemand als flüchtig anerkannt wird und sagen, sie müssen in ihr Heimatland zurück und sagen, sie müssen dort versuchen, irgendwie Arbeit zu finden. Wenn die Person trotzdem nicht ausreist, gilt diese Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge für uns als Ausländerbehörde. Wir haben das einfach anzuerkennen und umzusetzen. Umsetzen, abschieben. Bettina Scharlmann, Ausländerbehörde Bremen. Natürlich könnte der Mann mit dem gesenkten Blick jetzt immer noch Asyl beantragen. Kann er. Es wird aber in den meisten Fällen nichts bringen. Norbert Cyrus, Migrationswissenschaftler an der Uni Bremen. Bei der Schwarzarbeit sieht es dann so aus, dass die Menschen, die Opfer dieser Ausbeutungssituation geworden sind, selber auch als Straftäter behandelt werden, weil sie eben auch die fälligen Beiträge nicht abgeführt haben oder weil sie eben hier ohne entsprechende Erlaubnisse gearbeitet haben und damit selber sich straffällig gemacht haben. Die Verbannung aus Deutschland gilt dann nicht mehr für 5, sondern für 10 Jahre. Die Menschenrechte. Artikel 3. Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Ich denke, dass die Betroffenen versuchen, natürlich behördlich nicht aufzufallen. Denn es ist klar, wenn sie polizeilich irgendwo aufgegriffen werden, angetroffen werden, die Polizei kontrolliert natürlich und kann sich jemand eben dann nicht entsprechen mit einer Aufenthaltserlaubnis, mit einem Visum, mit einer Duldung oder Gestattung ausweisen, gibt es diesen Blick ins Ausländerzentralregister. Und in dem Moment wird festgestellt, okay, die Person hat gar keinen Aufenthaltsstatus, die darf gar nicht hier sein. Das Resultat ist dann immer wieder das Gleiche. Zurück in die Heimat. Doreen Seefeld, Refugio, Bremen. Wenn man sich das vorstellt, hier zu sein, ohne entdeckt zu werden, dann müsste man quasi die ganze Zeit über mehrere Monate, Jahre ein Stresslevel aufrechterhalten, das immer wieder die Flucht ermöglicht, das immer wieder Wachsamkeit aufrechterhält. Meinetwegen darf man nicht vergessen, im Bus sein Ticket zu lösen oder so. Wenn man da auffliegt, dann werden die Daten sofort an die Polizei weitergegeben. Also man muss immer, immer wachsam sein, dass man alles richtig macht und durch nichts auffällt oder irgendwo in dieses Rechtssystem hier reingerät. In den Bremer Gerichtssälen ist in der jüngeren Vergangenheit keine Strafsache eines papierlosen Migranten verhandelt worden. Keine Kriminalität. Geht nicht. Wer auffliegt, muss gehen. Die eine Seite der Illegalität. Macht ihr das jetzt nebenbei, geringfügig? Nebenbei glaube ich nicht, aber harte Friergearbeitet, so habe ich ihn verstanden. Ja, ich möchte wissen, ob er jetzt, neben dieser Tätigkeit, jetzt. Fragen Sie ihn bitte. Es ist kalt und feucht und zugig, vor allem drinnen zwischen den offenen Betonwänden. Ein weiterer Mann in Weiß, draußen auf dem Parkplatz, im schmutzigen Sand. Malerarbeiten mit Tradition steht an dem Lieferwagen, aus dessen Handschuhfach er eben seine Papiere für den Zoll herausgewurschtelt hat. Er ist sehr einverstanden mit den Kontrollen durch die Zollbeamten. Das sind ja die Aufträge, werden ja heutzutage vergeben, dann werden die versuppt, dann werden die so weit versuppt, bis die Leute alle selbstständig sind. Und wenn man sich manchmal auf den Baustellen einfach auf die Kennzeichen der Fahrzeuge anguckt, dann weiß man, wo die Leute herkommen. Das ist einfach das Problem heutzutage. Und die verdienen weniger? Das weiß man nicht. Die sind ja alle selbstständig und schon ist der Mindestlohn ja auch hinfällig. Versuppen. Dabei macht sich das Bauunternehmen selbst die Finger nicht schmutzig, macht eine andere Firma. A verdient nur und gibt die Arbeit weiter. B gibt wieder weiter und nimmt sich vom großen Ganzen wieder eine dicke Provision. Dann kommt C und so weiter, bis am Ende ein einzelner Kleinstunternehmer dasteht und malt und mauert und verputzt für einen Hungerlohn. Mindestlohn ausgehebelt. Das Geld verdienen andere. Der Zoll weiß ein Lied davon zu singen. Also das hat schon Auswüchse. Also wir haben schon selbstständige Leichenwäscher, selbstständige Möbelpacker, Friseure, die im Salon des Chefs plötzlich einen Stuhl angemietet haben und damit dann vermeintlich selbstständig sein sollen. Auch in der Logistikbranche machen sie es dann oft so, es gibt einen angestellten Fahrer und einen irregulär Angestellten. Und wenn es da eine Kontrolle gibt, ist das halt ein Freund, der jetzt halt gerade bei dem mitfährt. Und das Geschäft wird noch schmutziger, wenn die Löhne am Fiskus vorbeigezahlt werden sollen. Dann treten Firmen in Erscheinung, die es gar nicht gibt. Ihr Auftrag? Rechnungen schreiben. Also das Prozedere ist so, ich als Auftraggeber bestelle mir so eine Rechnung, da rufe ich an, telefonisch, so, schreibe mir mal eine Rechnung über 100.000 Euro. Die schreibt er mir auch mit entsprechendem Briefkopf etc. Ich überweise die 100.000 Euro und gehe dann hin und hole mir 95.000 gleich zurück in bar am besten. Und die sind da, so generiert man Schwarzgeld, um illegale Beschäftigung bezahlen zu können. Geld zahlen, Geld wieder abholen minus Provision, um dann damit die Illegalen zu zahlen. Illegal natürlich. So geht Schwarzarbeit heute. Und das sind dann die Autos, die hier stehen. Mit Kennzeichen aus Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Polen. Aber die sind nicht illegal. Sie waren es vielleicht einmal, als die EU vor 2014 die Grenzen für ihre eigenen Bürger noch verschlossen hielt. Jetzt darf jeder leben und arbeiten, wo er will. Das gilt aber nicht für Drittstaaten außerhalb der Europäischen Union. Und Illegale fahren keine Autos. Der Maler des Traditionsunternehmens mit fairem Lohn weiß das. Wo die Leute herkommen, das ist völlig Banane. Das ist einfach gleiches Geld für gleiche Arbeit. Da liegt einfach das Problem bei. Ja, und das funktioniert sonst nicht. Wenn alle das gleiche Geld kriegen, dann hat sich diese Problematik erledigt, dass die Leute 2000 Kilometer durch Europa fahren, um hier zu arbeiten. Okay, aber wo steht denn hier jetzt, wie lange er einen Aufenthalt hat hier? Ach ne, ist ja Bulgare, ne? Okay, naja. Alles klar. Gut, dann hat sich das erledigt. Dann hat sich das erledigt. Der Mann ist Europäer. Er darf bleiben. Gut, dann bekomme ich von Ihnen noch bitte eine Unterschrift hier. Wenn Sie bitte hier eben unterschreiben. Hier bitte einmal. Erleichterung. Der Bauarbeiter mit den rissigen Schuhen und der Angst im Blick darf weitermachen. Erst einmal. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ne? Sehr nett. Jetzt wird wegen Schwarzarbeit ermittelt und ob der Mann im Sinne der Sozialversicherung nicht schon längst hätte gemeldet sein müssen. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird den Arbeitgeber mindestens ein Bußgeld erwarten. Ein Sofortmeldeverstoß kostet grundsätzlich pro Tag, also pro Person eigentlich, 750 Euro. Das ist einfach das Problem dabei. Ne? Man kann sich eh nicht verständigen, weil man spricht ja nicht die gleiche Sprache auf der Baustelle. Es ist ja auch sicherheitstechnisch, ist es für mich ganz einfach ein Risiko. Wenn ich den Kollegen da unten oder oben nicht warnen kann, wenn irgendwas ist, weil er mich nicht versteht, brauche ich das auch nicht erwarten. Abhängigkeiten. Der Maler und die Psychologin. Die Abhängigkeit bleibt über Jahre bestehen von Menschen, die hier Zuflucht gewähren, die es möglich machen, dass man Unterkunft und Verpflegung hat. Und genau diese Abhängigkeit wird ja dann auch ganz gerne ausgenutzt von Firmen, die dann eben Papierlose auch einstellen. Die sagen, okay, der hat mir jetzt glaubhaft versichert oder auch nicht, dass der hier legal ist und ich stelle den jetzt ein, wissen aber natürlich, das ist er nicht und haben ihn total in der Hand. Der ist abhängig von ihnen und die können den Lohn bis sonst wohin drücken, können ihn zu Mehrarbeit verpflichten, weil sie haben ihn ja total in der Hand. Die wissen über seinen Aufenthalt, die wissen, ohne meinen Job, den hat er gar nichts. Das Arbeitsrecht und die Ausländerbehörde. Und ob jemand einen Aufenthaltsstatus hatte oder nicht, ist für das Arbeitsgericht, für die Entscheidung, wie mit einem Arbeitnehmer umzugehen ist, nicht von Interesse. Das heißt, das ist eben dann auch ein Schutz, dass Arbeitnehmer nicht ausgebeutet werden, egal welchen Aufenthaltsstatus sie haben. Der Arbeitgeber hat mit, egal ob ein Arbeitnehmer Papiere hat oder nicht, arbeitsrechtlich die gleichen Standards zu wahren, wie zu jedem anderen Arbeitnehmer auch. Schon allerdings der Migrationswissenschaftler. Also es gibt auch Juristen, die der Meinung sind, dass Menschen ohne Aufenthaltsstatus gar kein Recht oder gar keine Chance haben, Arbeitsgerichte um Hilfe anzurufen. Die Waage der Justitia, die Menschenrechte, Artikel 10. Jeder hat bei der Feststellung seiner Rechte und Pflichten sowie bei einer gegen ihn erhobenen strafrechtlichen Beschuldigung in voller Gleichheit Anspruch auf ein gerechtes und öffentliches Verfahren vor einem unabhängigen und unparteiischen Gericht. Das Recht und die Realität. Der Aktivist und Migrationsberater. Da ist es einfach ganz klar, das ist eine Erwartungshaltung der Familie. Und die Erwartung der Familie ist nicht, dass die sich da jetzt in irgendwelche Rechtsstreitigkeiten verstricken und dann nicht mehr die Zeit haben, Geld zu verdienen, sondern da wird einfach gesagt, vergiss es, schwamm drüber, ich suche mir einen neuen Arbeitgeber, ich muss das Geld holen. Und noch immer finde ich keinen Papierlosen, der aus seiner Deckung kommt. Darauf hoffe ich jetzt schon seit Monaten. Manche sind einfach geblieben, nachdem das Visum, ihr Aufenthaltsstatus abgelaufen, das Studium beendet war. Viele sind ohne Papiere oder mit falschen gekommen und wieder andere haben regelkonform Asyl beantragt und haben sich dann unerlaubt aus dem Staub gemacht. Dieter Vogel, Migrationswissenschaftlerin an der Uni Bremen. Lieber illegal in Hamburg als Asylsuchende in Greifswald. Das kann ja einfach auch die Überlegung sein, ne? Eine Verletzung der Residenzpflicht, denn auch unter den Migranten hat sich herumgesprochen, dass es Gegenden in Deutschland gibt, in denen sie nicht willkommen sind, in denen sie möglicherweise sogar gefährlich leben. Und die können auch leicht in die völlige Papierlosigkeit abrutschen, weil die ihre Post da nicht regelmäßig abholen und irgendwas nicht mitkriegen und irgendeine Frist versäumen. Und die suchen dann auch Beschäftigungsmöglichkeiten. Bundesweit werden aktuell 160.000 von diesen eingereisten Flüchtlingen vermisst, in Anführungsstrichen. Ein Teil wird wieder ausgereist sein, keine Frage. Ein Teil ist weitergereist in andere EU-Staaten, auch keine Frage. Aber ein großer Teil wird immer noch hier irgendwo sein. Und die werden irgendwie ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen. Denn sie sind offiziell nicht gemeldet, beziehen also entsprechend keine Leistung, werden nicht verpflegt, werden nicht untergebracht. Die werden irgendwo irgendwie arbeiten müssen, um ihren Lebensunterhalt hier damit bestreiten zu können. Das ist ja überhaupt keine Frage. Irgendwann werden wir auf solche Leute treffen. Das ist eine Frage der Zeit. Es ist verteufelt schwierig, hier zuverlässige Zahlen zu nennen. Selbst Migrationswissenschaftlerin Dieter Vogel, die sich seit Jahren mit dieser Thematik befasst, kann nur eine grobe Schätzung abgeben, wonach sich zwischen 180.000 und 520.000 papierlose Migranten unerlaubt in Deutschland aufhalten. Und mit ziemlicher Sicherheit lässt sich sagen, dass die Papierlosigkeit in den kommenden Jahren steigen wird. Das ist eine ganz einfache Überlegung. Es gibt jetzt sehr viele Schutzsuchende hier. Ein Teil wird anerkannt, ein Teil wird abgelehnt und es ist eine substanzielle Zahl von Menschen, die eine Ablehnung bekommen wird und nicht alle werden das Land wieder verlassen. Viele, die ich kenne, die würden sofort zurückgehen, wenn sie irgendwie eine kleine Chance hätten, sich und ihre Familie dort sicher unterzubringen und zu ernähren und zu leben, ja, menschenwürdig zu leben. Flüchtlingspsychologin Doreen Seefeld und die Wirtschaftsflüchtlinge. Sie kommen nicht, um hier reich zu werden, sagt sie. Also die kommen, weil sie dort keine Lebensgrundlage haben oder ihre Familie keine Lebensgrundlage hat. Mails schreiben, telefonieren, Kaffee trinken. Menschen finden, die Menschen kennen, die nicht bleiben dürfen und trotzdem geblieben sind, um mit ihnen zu reden, warum sie nicht aufgeben. Viel Kaffee, viele Gespräche, viele Versprechungen und immer wieder Mails wie diese. Sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Es lag daran, dass ich Protagonisten für dich finden wollte. Leider sind alle Angesprochenen nicht bereit, über deren Lage zu reden. Viel Angst. Aber sie haben viel zu erzählen. Die Helfer der Papierlosen, immer zwischen Tür und Angel, wenig Zeit. Draußen warten die Nächsten, suchen Kleidung, einen Arzt, einen Rechtsanwalt, irgendwo in einer Beratungsstelle für geflüchtete Menschen. Für ein paar kurze Geschichten gibt es Raum. Sie handeln von einem jungen Mann, der nach einem Schlaganfall nun von seiner Community gepflegt wird, lebenslänglich und illegal. Sie erzählen von einer jungen Afrikanerin, die eine Bleibe suchte, sie fand und dann sexuell erniedrigt wurde. In Deutschland. Wieder fliehen. Sie erzählen von blutigen Arbeitsunfällen und dann ausgemustert, gefeuert. Sie erzählen von papierlosen Kindern, papierloser Eltern. Theoretisch könnte es passieren, wir haben es noch nicht erlebt, weil in Bremen ist das, glaube ich, sehr klar geregelt, dass Schulen eben keine Meldung machen. Ob jeder Lehrer das so genau weiß und sowas nicht mehr passieren könnte, will ich nicht ausschließen. Der Kontakt mit Schulen kann für illegalisierte Menschen gefährlich werden. Der Kontakt mit Gerichten ebenso wie der Kontakt mit Ärzten, die schließlich nach der Behandlung ihre Rechnung stellen wollen. Aber Illegale sind nicht krankenversichert. Und sie trauen oft nicht einmal den Medizinern, die versprechen, ihre Patienten anonym und ehrenamtlich zu behandeln. Vertrauen, Fehlanzeige. Wer illegal in Deutschland lebt, bleibt unsichtbar. I'm just staying in the. You're just staying in the. Yeah. And you're waiting. That's the only thing. Und dann öffnet sich doch eine Tür. Irgendwo, auf keinen Fall verraten. Ein junger Mann aus Nigeria, Anfang 30, will reden. The what I want the government to understand is that we did not come here to steal. We did not come here to sell drugs. We come here to work. We come here to save our lives. 5 Jahre lang ist der Mann geflohen, zu Fuß, von Nigeria bis nach Deutschland. Er ist nicht gekommen, um zu stehlen oder Drogen zu verkaufen, sagt er. Er ist gekommen, um sein Leben zu retten und um zu arbeiten. For example, if after 2 years I become an auto mechanic tomorrow, it's for the benefit of the country. Und davon würde auch Deutschland profitieren. Er würde Steuern zahlen und das käme dann auch der Regierung zugute. If I get a job, I have to pay my tax. The government also benefits from it. Your life was in danger? In danger. You can imagine sleeping in the desert for months. No house, nothing, just... And people died. I know how many times that my friends died in the desert. Der Mann hat 6 Monate in der Wüste verbracht, hat Menschen sterben sehen. Manchmal waren es die eigenen Freunde. Kein Essen, kein Trinken. Manchmal haben sie Sand gegessen. For 6 months. No food, no water, just survive. Sometimes we eat sand and drink water. Und dann bekamen sie Unterkunft in Deutschland. Nach 5 Jahren endlich regelmäßig Essen und endlich Ärzte nach den langen Strapazen der Flucht. And then they give us accommodation. They accommodated us, give us food, give us clothes. Und nach 4 Monaten schickt ihn der Landkreis zurück nach Italien. Bamf. Stellt ein Mitgliedstaat fest, dass ein Asylantrag in einem anderen Mitgliedstaat zu bearbeiten ist, stellt er ein Übernahmeersuchen an den betreffenden Mitgliedstaat. Stimmt dieser zu, erhält der Antragsteller hierüber Mitteilung in Form eines Bescheides. Wenn der Bescheid bestandskräftig bzw. rechtskräftig ist, vereinbaren die Mitgliedstaaten die Modalitäten der Überstellung. Bei seiner Ankunft in Europa hat der Mann seine Fingerabdrücke in Italien abgegeben und ist dann weitergereist. Schwupps, illegal. Der Mann aus Nigeria wusste nicht, dass die Fingerabdrücke seine Einreise nach Europa dokumentieren und er somit auch im europäischen Land seiner Fingerabdrücke hätte bleiben müssen. Dublin-Verfahren. Jetzt muss er zurück nach Italien. Und was dort mit ihm passiert, ist ungewiss. Vielleicht zurück nach Nigeria. Dabei war es in Deutschland bereits so gut für ihn angelaufen. We came here to work. I was working as a Automechanik, I was learning automechanik, how to be a mechanic. Er hatte Automechaniker lernen können, hat es getan, bevor ihn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zurück nach Italien schicken wollte. Und schon floh er wieder, ins Versteck. Vorher hatten ihm Menschen hier in Deutschland auf die Beine geholfen, gaben Essen, Trinken, Wohnung und eben diese Ausbildung. Er war auf dem besten Wege. Bevor die Regierung den Landkreis sagte, dass ich nach Italien zurückgehen. Schwer zu verstehen für den Mann aus Afrika, denn umsonst will er nichts, sagt er, will vom Staat keinen einzigen Cent. Many people were here, but not all is able to get that document to work. Und noch ein Mann will reden, irgendwo auf dem Land, in Deutschland, ein Landsmann, ein Mann aus Nigeria, knapp über 40, vielleicht 45. Er kam in den 90ern vor über 20 Jahren. Asyl, Asylunterkunft irgendwo im Wald im Osten der Republik, Asylantrag abgelehnt, abgetaucht. Jetzt ist er legal. Some people, as I also know, there are some young men, they marry a woman who is as old as their mother. Einige Menschen, die ich auch kenne, sagt er, junge Männer, heiraten eine Frau, die ihre Mutter sein könnte, nur um eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Wie sollen ein Mann um die 20 und eine Frau um die 60 zusammen Kinder bekommen können? Unmöglich. Aber sie leben zusammen als Mann und Frau. Und dann darf er bleiben. Und dann wird er arbeiten. Nur so geht's. And stay then legal. This is the only way it works. Isn't it ironic? I don't understand. Before I can be permitted to work in Germany, I have to marry a German woman or have a baby in Germany. How do you see that? Die beiden Landsleute, Unverständnis, Verärgerung. Aber Kinder und Ehe sind die einzigen Chancen für Papierlose, legal in Deutschland zu bleiben. Ist das nicht komisch? Fragt der eine. Und der andere fand eine junge Frau. Jetzt will er LKW-Fahrer werden. Vor der Zeit mit ihr hatte der Nigerianer einen Pass. Aus Portugal. The person who sold it to me removed his photo and used my own photo and put there. And then I am using it. Es war ein falscher Pass. Er hat ihn gekauft und dann das Foto ausgewechselt. Auf jeden Fall, der Mann aus Nigeria kennt sich aus. Bis vor wenigen Wochen war er selbst Teil und Opfer einer gut funktionierenden Schattenwelt. There was a time I was working in one company, a co-worker who is working with another person's document. Metal, which carry meat. The meat weigh more than 200 kilos. Arbeitsunfall in der Fleischindustrie. Ein Fleischerhaken mit mehr als 200 Kilo Fleisch bricht und fällt einem Arbeitskollegen auf den Kopf. Helm gebrochen. Kopf gebrochen. Blut überall. Bewusstlos. Als der Schwerverletzte aufwacht, wird er nach Hause gefahren. Illegal und unsichtbar. So, that guy, I don't know right now if he is dead. Alive. That is how I saw him last in that company. Keine Papiere, keine Berufsgenossenschaft, keine Versicherung. Ab nach Hause. Guten Tag. Guten Tag. Hallo, was ist das? Haben Sie schon kontrolliert? Was? Wurden Sie schon aufgenommen? Nein. Noch nicht? Na, dann haben wir doch. Ah, okay. Haben Sie Ihren Ausweis dabei? So if such a thing come out, the person who is working illegal will give way and then inform the person who owns the document. Der Mann aus Nigeria ist nie vom Zoll erwischt worden, damals, als er noch in der Fleischindustrie tätig war. Wenn der Zoll auf den Hof gefahren kam, zack, weg, sagt er, aus dem Staub machen und sofort den Mann anrufen, auf dessen Papieren er arbeitet. Der meldet sich dann ein paar Tage später bei der Polizei mit den Arbeitspapieren und einer Krankmeldung. Und alles wird gut. Then police will look, they say, oh, everything is good. You can go. Then he will go home and tell the illegal. The illegal guy will go back to work. Das Szenario kann natürlich letztendlich passieren. Das haben wir in jedem Bereich, wo wir letztendlich auch die Prüfung machen, dass dort natürlich Personen anwesend sind, die dort nicht sein sollten. Man muss es mal so ausdrücken. Und diejenigen, die dort nicht sein sollten, die wissen es teilweise auch selber. Also wird man versuchen, im Rahmen einer Prüfung von diesem Gewerk oder von diesem Objektunternehmen halt wegzukommen, um nicht angetroffen zu werden von uns. Und das ist nicht unbedingt eine Seltenheit, nein. Das passiert des Öfteren. Ja, yeah, it's like that. Then business continues. The person who suffers is the person who is working. Das Geschäft mit den Illegalen läuft weiter, wenn der Zoll abgerauscht ist. Und keiner hat was gemerkt. Die Person, die leidet, ist die, die arbeitet. In some cases people will get the contact for you and you have to pay for the contact. Um als Papierloser überhaupt einen Arbeitsplatz zu bekommen, braucht es Kontakte. Und das kostet. Der Kontakt kostet und dann halten der Vorarbeiter und der Arbeitgeber noch einmal die Hand auf, weil sie die Not des Papierlosen kennen und ausnutzen. Because they know that the document you have is not yours. You have to pay. Und keiner wehrt sich. Olaf Bernau vom Verein Antidiskriminierung in der Arbeitswelt. Sie sind froh, überhaupt einen Job zu haben. Weil nämlich die Familie täglich anruft und sagt, wo bleibt denn die Kohle, Alter? Und richtig sauer ist und richtig Druck macht. Und das haben wir jetzt schon oft genug, und zwar jetzt inzwischen von beiden Seiten erlebt. Also wir haben es erlebt von Leuten hier, die also wirklich mit den Nerven fertig sind, weil dann ein Anruf nach dem anderen kommt, hier, Papa ist krank oder deine Geschwister können nicht mehr zur Schule gehen, jetzt bitte überweis was. Und die müssen sagen, ja, ich habe noch nicht mal einen Job. Ich kann gerade überhaupt, ich darf noch nicht mal arbeiten. Versteht kein Mensch in Afrika, wie du darfst nicht arbeiten. Versteht wirklich kein Mensch. Und so muss ein Papierloser noch mehr bluten. Yes, the illegal is working for this money, maybe working, getting maybe 1,500. Der Illegale arbeitet vielleicht für 1.500 Euro. Dann will die Arbeitsagentur ihre Provision, weil sie ihn beschäftigt. Der Inhaber der Arbeitspapiere kriegt Provision, weil er mit seinen Papieren für ihn birgt. And then the person who put him in the house will also take Und dann kriegt die Person, die ihn vermittelt hat, auch noch was ab. Und was dann von 1.500 Euro noch übrig bleibt, was er bar auf die Hand kriegt, sind vielleicht 600, 700 Euro. 600 oder 700 Euro. Aufgrund der Möglichkeiten, die man hat, kann man das natürlich auch hervorragend verschachteln. Ich brauche mir bloß als Zwischenstück noch ein Unternehmen reinholen, der mir Rechnung schreibt aus dem Ausland, also aus dem EU-Ausland letzten Endes. Damit haben wir praktisch fast kaum noch Möglichkeiten der Überprüfung. Ich kann ein portugiesisches Unternehmen von hier aus letztendlich zumindest nicht überprüfen, ob das alles seine Richtigkeit hat, bis wir dann dahinter kommen, das ist kein Unternehmen, kein reguläres, ist das Unternehmen schon nicht mehr da. Versuppen, kassieren, hinterziehen und ausbeuten. So läuft das Geschäft mit den Illegalen und oft genug muss der Zoll machtlos zuschauen. Aber immerhin haben allein die Zollbeamten von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit aus Bremen im Jahr 2014 gut 16,5 Millionen Euro an Beitragsschäden für die Sozialversicherung festgestellt. Bundesweit waren es knapp 800 Millionen. Und aus fast jeder fünften Kontrolle resultierte ein Strafverfahren. Es ist so, aber das Problem, wie kann ich mich beschweren? Wenn ich mich beschwere, dann ich verliere. Dann habe ich keine Arbeit. Also dann 5 Euro die Stunde oder 7 Euro die Stunde in der Tasche, lieber als null. Ein Iraker, um die 40. Auch er will plötzlich reden, aber nur gegen Geld und wenn wir seine Stimme unkenntlich machen. Er bekommt es. Und dann zeigt er auf seine Schuhe. Sie sehen, das ist schon seit 6 Monate, 7 Monate, aber ich schaffe noch nicht, ein neues zu bekommen oder kaufen, meine ich. Und deswegen muss ich jedes Monat 5 Euro oder 10 Euro, wenn es passt, an die Seite machen, mit der Hoffnung, dass ich irgendwann auch neue Schuhe kaufe. Weil das stört jetzt im Winter, da kommt Wasser rein. Zum Beispiel gestern, ich bin gelaufen, ich schon nass. Und das ärgert mich. Der Mann nimmt jede Arbeit an, die ihm in die Hände fällt. Stell mal vor, ich bin illegal, aber ich arbeite als Security. Hast du gemacht? Habe ich gemacht, 4 Monate lang. In guten Monaten verdient er um die 400 Euro. Meistens sind es nur 100. Früher musste er davon noch Miete bezahlen, plus Essen, Trinken, Klamotten. Zurzeit hat er mietfrei Unterschlupf gefunden in einem Zimmerchen, in dem tagsüber Publikumsverkehr herrscht. Und einmal eine ältere Frau, leider, ich arbeite in ihrem Haus und ich weiß nicht, woher sie wusste, dass ich schwarz arbeite. Dann hat sie die Polizei informiert. Und Gott sei Dank, ich konnte rechtzeitig fliehen. Aber mein Werkzeug ist immer noch bei ihr. Das Werkzeug, die Arbeitskleidung, manchmal müssen sich die Illegalen für ihre unsicheren Jobs alles selber kaufen, machen Schulden und sind dann noch erpressbarer. Aber für viele Betroffene gibt es keine andere Wahl. Die Geschichte ist ja sehr lang. Meine Familie hatte ein Geschäft in einem von Balkanländern. Und nach dem Krieg wurde das ja noch komplizierter. Die Leute sind auf einmal ja feindselig geworden. Und es gab ja verschiedene Vorfälle, dass die Leute uns und unsere Mitarbeiter angegriffen haben, geschlagen haben. Die haben ja ständig also die Sachen, Vitrinen und so zerschlagen haben. Und dann mein Vater hat entschieden, dass wir nichts mehr dort wohnen, weil wir keine Perspektive mehr hatten. Ein weiterer Mann will reden. Er sei traumatisiert, sagt er. Man sieht es ihm an. Man hört es ihm an. Er kann nie alles erzählen, ins Detail gehen, ohne dass ihm die Tränen kommen. Seine Familie und er sind in therapeutischer Behandlung, bei Refugio. Seine Heimat hat er verloren. Ich würde sagen, das ist die Heimat, wo man sein darf, was man ist. Die haben einfach keine andere Wahl. Weil sie zu Hause? Weil es zu Hause einfach nicht geht, Leben nicht funktioniert. You have to flee from the country. Yeah, some people call Boko Haram. So they came in and they kill off my parents. Wieder ein Mann aus Nigeria. Er möchte Moses heißen, für diese eine Stunde. Die Terrorgruppe Boko Haram tötete seine Eltern, sagt er. Dann half ihm sein Onkel zu entkommen. Jetzt ist er in Deutschland. Einen Asylantrag hat er nie gestellt. Ja, I did not because I've had a lot about asyl. Moses hat viel über das deutsche Asylrecht gehört. Erstens hat er von einer Obergrenze für Flüchtlinge gehört. Und zweitens, dass sie ihn jederzeit nach Hause schicken können. Sie, die Polizei, die Regierung, der Zoll. And which is, that is the reason why I left Nigeria. Migrationswissenschaftler Cyrus und Psychologin Seefeld zählen weitere Gründe auf, die ein Leben ohne Asylantrag sinnvoll machen. So wie die Asylverfahren in Deutschland organisiert sind, mit Unterbringung in einem Heim, mit Einschränkungen von Freiheit, man wird an einem bestimmten Ort zugewiesen. Das sind also erhebliche Einschnitte in die Bewegungsfreiheit, in die Handlungsfreiheit. Man gewinnt eigentlich nichts, außer dass man jetzt dem Staat bekannt ist und dann eine bürokratische Maschinerie anfängt zu laufen in der Bearbeitung des Antrags. Also die Chance, dann abzutauchen, wenn das abgelehnt worden ist, sehe ich da nicht mehr. Moses aus Nigeria trägt abgenutzte schwarze Jeans und einen lilafarbenen Damenpullover mit weit ausgeschnittenem Rollkragen. For clothes, for shoe, for all those things is secondary. Schuhe, Klamotten, alles zweitrangig. You get something to eat. When you eat something, you get healthy. Essen ist das Wichtigste. Das hält gesund. Es gibt Wochen, in denen muss er mit 5 Euro auskommen. I've been wearing this clothes for the past 4 days. 4 days. Unwashed. So by tomorrow, 5 days, I will wash it. And then wear it again. That's how it goes. So geht das. Jeden Tag um einen Schlafplatz für eine Nacht betteln, irgendwo bei anderen Afrikanern, das ist das täglich Brot dieses Herrn. Alle 5 Tage sollte er eine Waschmaschine finden, irgendwo bei den Menschen, die ihm vertraut sind, in der Community. When I got to Europe, they used to say something. They said, you are on your own. Aber Moses ist nicht allein. Wir wollten eigentlich Asylantrag stellen, aber theoretisch und praktisch wurde nicht genehmigt, weil die Länder sind schon seit langem als sichere Länder gestuft. Der Mann kommt irgendwo aus Serbien, Bosnien und Herzegowina oder Albanien. Er will sich nicht näher definieren, 26 ist er. Sein Volk eine ethnische Minderheit, sagt er. Seine Familie hatte eine Konditorei. Der wütende Mob hat immer wieder auf sie eingeschlagen, auf Mensch und Material. Nee, die sicheren Herkunftsländer sind ja auch keinesfalls sicher. Das ist ja ein Etikett. Das ist ein Etikett, das denen aufgedrückt wird und gesagt wird, okay, hier haben wir so ein Konstrukt erschaffen, da gibt es vielleicht eine Enklave, da könnte man sagen, es ist vielleicht einigermaßen sicher unter diesen und jenen Umständen. Aber ich kenne kein einziges Herkunftsland, das ich jetzt per se als sicher einstufen würde. Noch immer Angst und trotzdem redet er, der Mann vom Balkan. Der Grund dafür war, dass ich mich bedanke für Unterstützung an all die Leute, die mir und meiner Familie geholfen haben. Der Mann, sein Bruder und seine Eltern dürfen bleiben. Nach 2 Jahren im Kirchenasyl haben Anwälte und Psychologen im vergangenen Dezember beweisen können, dass der wütende Mob in ihrer Heimat die Familie verletzt und traumatisiert hat. Erleichterung. Also die erste Woche war total, ich weiß es nicht, wie kann ich das beschreiben. Also man glaubt kaum, dass man das hat. Man öffnet das immer wieder. Träume ich oder ist das Realität? 6 Monate lang keine Angst. Für 6 Monate gilt zunächst die Duldung, unter deutschen Dächern wohnen zu dürfen. Dann geht es erneut zur Ausländerbehörde. Sind die noch mehr im Gebäude? Weiß ich nicht. Also eigentlich haben wir noch nicht. Kein gesehen. Der letzte Bau der letzten Großbaustelle irgendwo in Deutschland. Irgendwann an diesem Vormittag. Ein Mann sammelt Müll, Holzreste, Plastikfolie, Paletten. Klemmt ihn mit den Armen vor dem Bauch und schmeißt ihn durch die Türhöhle. Die Tür gibt es noch gar nicht, kommt noch. Rohbau. Sonst ist das Gebäude leer. Auch auf den Gerüsten niemand. Ich habe noch keinen Flitzen sehen. Heute nicht. Aber kommt durchaus vor. 185 Bauarbeiter haben die 20 Damen und Herren vom Zoll aus Bremen heute kontrolliert. In den kommenden Wochen wird in den Akten der Firmen weiter geforstet. Vermutlich wird es dann auch strafrechtliche Ermittlungen geben. Ende offen. Gut, dann wollte ich jetzt noch einmal Rückmeldung. Team 1, 2 und 3 sind jetzt alle vollständig von der Baustelle runter. Team 1 ist vollständig von der Baustelle runter. Team 2 und 3 auch. Nein, ihnen ist heute kein Papierloser an die Fänge geraten. Aber wie gesagt. Wir dürfen nicht vergessen, und das tun wir auch nicht, die Arbeitnehmer auf der Baustelle sind immer nur das letzte Glied der Kette. Die wirklich Interessanten sind natürlich diejenigen, die wirklich Nutzen daraus ziehen, sprich diese Menschen in aller Regel ja oftmals gnadenlos ausbeuten. Und das ist natürlich Stoßrichtung. Wir ziehen ja lieber einen Arbeitgeber aus dem Verkehr, der 100 Arbeitnehmer illegal beschäftigt, als einen Arbeitnehmer. Aber vermutlich werden dem Zoll in Zukunft weitaus öfter papierlose Migranten begegnen. Da sind sich die Beamten aus Bremen einig. Wir haben ja eher zumindest die Befürchtung, dass es sich im illegalen Arbeitsbereichssektor sogar Verdrängungswettbewerbe geben könnte, nämlich aufgrund billiger illegaler Arbeitskräfte, die man im Moment hat, durch andere noch billigere zu ersetzen, die jetzt hier nach Deutschland reinströmen. Ich könnte Ihnen jetzt Namen nennen, Firmen, die papierlose Migranten beschäftigen. Nahrungsmittel, Gastronomie, Fleischindustrie, Putzfirmen. Vielleicht sind diese Arbeitgeber Menschen, die helfen wollen. Vermutlich nicht. Aber um genau diese Täter zu decken, haben die Papierlosen über Monate nicht reden wollen. In Nigeria, the people who can earn such a money is doctors, lawyers. In Nigeria verdienen Doktoren, Richter, Fachleute, Ingenieure so viel Geld, sagt er. Menschen ohne Nachweise, die nie auf der Universität waren, können nie mehr als 50 Euro verdienen, wenn du genau den gleichen 8-Stunden-Job in Nigeria machst. Du wirst nie mehr als 50 Euro verdienen. Ich werde die Namen der Firmen nicht verraten. Die Illegalen müssten Angst haben, ihre Arbeitsplätze zu verlieren. Und dann stünde eine ganze Community plötzlich völlig mittellos da. Eine Katastrophe. If I am illegal now, I will not be open enough to tell you all these things. Als Illegaler, sagt er, würde ich Ihnen das alles nicht erzählen. Weil ich dann Ideen lieferte und die senden Sie. Und das hört die Polizei. Und die denken, da sind immer noch Illegale in diesem Deutschland. Und dann grübeln sie, wie sie alle diese Illegalen rausschmeißen können. Bamf. Der hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, UNHCR, wacht darüber, dass die Genfer Flüchtlingskonvention eingehalten wird. Jeder Asylsuchende kann sich an ihn wenden. Wenn der UNHCR für seine Arbeit Informationen anfordert, stellt das Bundesamt diese zur Verfügung. Und es kursieren weitere, noch nicht umgesetzte Ideen, die diesen Menschen aus dem Schatten helfen könnten. Dieter Vogel, Migrationswissenschaftlerin an der Universität Bremen. Zum Beispiel wäre es schon nützlich, wenn der illegale Aufenthalt nicht mehr strafbar wäre. Sobald das eine Straftat ist, muss quasi die Polizei und das Hauptzollamt, weil das auch so eine Art Polizei ist, sagen, okay, ich habe eine Straftat festgestellt, ich muss mich drum kümmern. Wenn das eine Ordnungswidrigkeit ist und man hat den Verdacht, da ist noch was viel Größeres im Busch, kann man das auch irgendwie einordnen, anders behandeln. Das würde schon mal ein Schritt sein. Olaf Bernau, Verein Antidiskriminierung in der Arbeitswelt. Er nimmt die Gewerkschaften in die Pflicht. Also das ist die einfache gewerkschaftliche Grundidee, dass man natürlich gegenüber dem Arbeitgeber stärker ist, wenn man sich koordiniert zusammenschließt und dann natürlich auch ein Stück weit aus dem Schutz einer kollektiven Gruppe heraus, ohne jeweils dann auch individuell immer gleich den Kopf zeigen zu müssen, eben für seine Rechte streitet. Bettina Scharrelmann, Leiterin der Ausländerbehörde Bremen. Es ist keine Frage, dass wir eine Überalterung der Gesellschaft in Deutschland haben und dringend Zuwanderungsbedarf haben. Das ist überhaupt keine Frage. Also zu viele Alte, zu wenig Bodenpersonal. Genau, und dazu müsste Deutschland klarer vielleicht hingucken zu sagen, wo haben wir einen Bedarf und den Menschen dann von vornherein das so ermöglichen. Auch für Berufe, die vielleicht nicht unglaublich gut bezahlt sind, aber wo es auf dem Arbeitsmarkt einen Bedarf gibt. Oder wo der Arbeitsmarkt es zumindest verkraftet. Norbert Cyrus, Migrationswissenschaftler an der Universität Bremen. Und wenn wir jetzt sagen würden, zumindest können die Leute ihren Lohn einklagen oder sie haben einen Anspruch auf Lohn und sie werden darüber informiert und sie klagen dann gegen den Unternehmer, dann würde das dazu führen, dass zumindest dessen Gewinne verringert werden. Die Menschenrechte, Artikel 7. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf gleichen Schutz. Gegen jede Diskriminierung, die gegen diese Erklärung verstößt und gegen jede Aufhetzung zu einer derartigen Diskriminierung. Die Deutschen sagen, Hoffnung stirbt zuletzt. Bei mir ist leider seit 3 Jahren gestorben. Entschuldigung. Irak, vielleicht 40, Ingenieur. Name aktuell nicht existent. I don't know. But I'm happy that I'm safe at least. And I have hope that tomorrow will be better. Nigeria, 5 Jahre Flucht. Ausbildung in Deutschland abgebrochen, weil Asylantrag abgelehnt. I will want to live as normal people. As normal people live. We don't want to be as prisoner again. We want to live as normal people live. That's why I'm here. Moses, Nigeria, 38. Eltern von Terrormiliz getötet. Kein Asylantrag. Angst vor Abschiebung. Was meinen Sie? Wie kann ich über eine Perspektive überhaupt denken? Ich habe keine Möglichkeit, ein normales Leben zu führen. Und zurückkehren in Heimatland ist gleich Folter. Ich denke, Sie können das kaum vorstellen. Vielleicht Serbien, vielleicht Bosnien und Herzegowina, vielleicht Kosovo. 26. 2 Jahre hat es gedauert, bis Anwälte dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nachweisen konnten, dass er und seine Familie traumatisiert sind. Jetzt Ausbildung zum Industriedesigner. It is better for me than maybe sitting in the asylum home every time of the day, like in the prison. Heimat Nigeria, jetzt Deutschland. Mittlerweile legal durch Eheschließung mit einer deutschen Frau. Und ich? Respekt. Vielleicht reinigen diese Menschen meinen Arbeitsplatz. Vielleicht bringen sie mir ein Paket, einen Brief, einen hübschen Prospekt. Vielleicht machen sie mein Bett bei der nächsten Auswärtsübernachtung. Ich weiß es. Sie sind mitten unter uns. Das gehört dazu. Also Angst vor Zollbeamten. Und auch Angst vor Polizisten. Ja. Immer? Immer, ständig. Jeden Tag. 24 Stunden. Man aufwacht, wo bin ich? Man stellt die Frage, bin ich sicher, was wird heute mit mir passieren? Die Illegalen. Ein Feature über Deutschlands stille Sklaven. Von Jens Schellhass. Es sprachen Cornelia Schramm und Jens Schellhass. Technische Realisation Markus Freund, Elke Steinort und Adrian Eichmann. Regieassistenz Janine Lüttmann. Regie Hans-Helge Ott. Redaktion Michael Augustin. Eine Produktion von Radio Bremen für das ARD-Radio-Feature 2016.